Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 617, die Ökobilanz. Interessanter Titel, ne? Eben gerade ausgedacht. Und zwar, weil der erste Beitrag hier die Ökobilanz mit ins Spiel bringt, und zwar für das Fairphone, ja. Interessant deswegen auch, weil die nicht ganz so übermäßig, also gut ausfällt, wie man das vielleicht erwartet hätte. Natürlich besser als nahezu jedes andere Smartphone. Mit gewissen Einschränkungen. Mir ist manchmal auch nicht ganz klar, welchen Vergleichspunkt man hier nimmt. Jedenfalls hat das Fraunhofer Institut diesen Nachhaltigkeitsgedanken auf jeden Fall mal bestätigt. Ja. Kann man so interpretieren. Dennoch ist es so, dass es generell mehr um die Nutzungsdauer geht als um alles andere. Ja. Auch die Erwähnung, dass man eben jetzt vom alten Fairphone aufs neue Fairphone sich der Fußabdruck quasi um 4 Kilo CO2 erhöht hat. So musste ich doch erstmal feststellen. Ich finde es, ehrlich gesagt, finde ich schon schade, dass man das überhaupt groß erwähnt. Denn das ist vernachlässigbar. Ja, 4 Kilo CO2, das ist, also, das ist noch nicht mal einmal 20 Kilometer fahren mit dem Auto, morgens pendeln, ja. Also das ist wirklich extrem wenig für die Laufzeit eines Smartphones. Selbst wenn man das nach einem Jahr wieder wegwerfen würde, müsste man das, diese 4 Kilo CO2 ja auf ein Jahr quasi verteilen. Also das wäre wirklich sehr, sehr gering. So, einmal deswegen, von daher bin ich immer skeptisch bei solchen Beurteilungen, ja, auch wenn die das Fraunhofer Institut gemacht werden. Unstrittig, und das ist auch der größte überhaupt Punkt in dieser Begutachtung, aus dem man Schlüsse ziehen kann, ist die Lebensdauer des Gerätes. 5 Jahre werden ja garantiert Updates gemacht. Ja. Das heißt, man kann zumindest mal theoretisch das Gerät 5 Jahre lang nutzen, wenn natürlich der Akku durchhält. Der Vorteil ist, beim Fairphone, Akku kann man austauschen, Kameramodule kann man austauschen, also es sind Komponenten, die man eben austauschen kann. Ja. Übrigens, diese Garantie der Softwareunterstützung ist also ein großer Faktor. Dass man das selbst reparieren kann, ist auch ein großer Faktor. Hier wurde übrigens herauskristallisiert, dass wenn man die Komponenten selbst reparieren würde, dass es da kaum einen Nutzen gäbe gegenüber dem, das kaputte Modul einfach neu zu kaufen und einzubauen. Also, das heißt, das Basteln an den Geräten ist nur bis zu einem gewissen Grad sinnvoll. Ja. Ist auch klar, im Prinzip ist es nur wichtig, dass man das machen kann. Ja. Aber dass man jetzt eine Reparatur von einem Ladeanschluss beispielsweise, ja, nicht unbedingt besser von der CO2-Bilanz ist als der Austausch dieses Connectors. Und übrigens, das kann man austauschen, was ich sehr, sehr cool finde, denn genau das ist ja auch immer so eine Sollbruchstelle. Also cool. Ja, das ist eigentlich nicht ganz verwunderlich, weil man muss ja auch bedenken, nichts ist ohne Wirkung. Das heißt, wer anfängt da rumzulöten mit Alkohol, dann die Platinen zu reinigen und Lötfett vielleicht sogar noch zu benutzen, der hat dann im Endeffekt bei diesem einfachen Teil vielleicht sogar eine schlechtere Ökobilanz. die das das aus der, quasi der Austausch von einem Teil, das komplizierter ist, da mag vielleicht eine Reparatur dann besser sein. Bevor man jetzt zum Beispiel die ganze Hauptplatine wegwirft, ist klar, dass es da dann besser ist. Aber wenn zum Beispiel eben so ein Teil zu bekommen ist, das Ladeanschluss, der Ladeanschluss beispielsweise auszutauschen ist, wenn der alte kaputt ist, dann ist es auf jeden Fall besser für die Umweltbilanz. So, einmal, ja. Die andere Sache ist natürlich, was man daraus lernen kann, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was für ein Gerät es ist, sondern wie lange man das Gerät benutzt. Das ist zwar hier ziemlich in den Hintergrund getreten, das ist ja auch ganz klar. Mein 215 Seiten langer Bericht von diesen Forschern des Fraunhofer Instituts ist natürlich auch ein starker Tobak. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Benutzung von einem bereits gefertigten Gerät am allerschwersten wiegt. Das heißt, selbst wenn ein Gerät beispielsweise relativ viel CO2 bei der Produktion benötigt, kann dies leicht wettgemacht werden damit, dass man es länger benutzen kann. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ein super ökofreundliches Gerät bekomme und das habe ich 2 Jahre und ich habe ein Gerät, das sich überhaupt nicht um die Umwelt kümmert bei der Produktion und habe das 4 Jahre, dann ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit her dann am Schluss dieses 4 Jahre alte Gerät besser für die Ökobilanz gewesen als die 2 Jahre Öko-Gerät. Wenn man diese 5 Jahre durchzieht beim Fairphone, ist es wunderbar. Ich glaube auch, dass es da wirklich dann sich insgesamt lohnt. Die Frage ist, ob das möglich ist bei dieser schwachen Ausstattung. Deswegen das Fairphone 4 hier dann auch noch zu erwähnen, dass gegenüber dem Fairphone 3 4 Kilo zusätzlich CO2-Belastung gibt, finde ich sehr, sehr kontraproduktiv. Das impliziert nämlich, dass man lieber ein altes Gerät nutzen soll oder kaufen soll, statt ein neues Gerät, weil da weniger CO2 bei der Produktion eben es gegeben hat, weil es eben schlechtere Komponenten sind. Das führt aber dazu, dass man das Gerät wesentlich kürzer nur benutzen kann. Denn es gibt heutzutage ganz einfach auch Grenzen, was eben die Leistungsfähigkeit betrifft. Und es ist niemandem geholfen, wenn er dann eine total lahme Gurke hat. Ja, da muss man dann eben halt auch schon ein Hardcore-Aktivist sein, sage ich mal, dass man das dann auch aushält mit dem Teil. Ja. Und von daher stellt sich für jeden die Frage, ob es nicht einfach besser wäre, sich ein leistungsstarkes Gerät zu holen, das er maximal nutzen kann. Voraussetzung natürlich ist dafür diese Software-Update garantieren. Das ist das, wonach man gucken muss, um dann eben eine bessere Bilanz rauszubekommen. Gut, also das Fairphone, die Bilanz ist meiner Meinung nach nüchtern, nach dieser Beurteilung. Natürlich kann sich auch die Firma bestätigt fühlen, denn die Ausgangspositionen sind wesentlich besser als beim herkömmlichen Gerät. Nur stellt sich halt eben wirklich die Frage, ob man dieses Gerät in 5 Jahren einfach, oder sagen wir mal nach 4 Jahren überhaupt noch vernünftig nutzen kann, selbst wenn es Ersatzteile dafür gibt, weil einfach dann die Anforderungen an das System viel zu hoch sind. Dann die Standardanwendungen schon nicht mehr richtig laufen. Ich merke es auch hier, wie gesagt, an meinen alten Geräten, die ich ja noch immer als MP3-Player offline verwende. Ja. Und nur die Updates, ich meine, ich muss die Updates machen, die Systemupdates gibt es ja nicht mehr, aber die Software-Updates vom Betriebssystem, also vom Play Store beispielsweise, weil auch da Sicherheitslücken geschlossen werden. Und um den Dienst eben zu nutzen, muss ich dann eben Sachen downloaden und dann gehe ich wieder offline, ja. Und ohne dass ich irgendetwas anderes mit dem Gerät mache. Also immer das Gleiche seit vielen Jahren, ist es jetzt im Moment so schlimm geworden, dass ich es kaum noch benutzen kann. Jede Tastenaktion in meinem Musikplayer beispielsweise dauert jetzt Ewigkeiten. Noch vor einem halben Jahr, die Version war relativ schnell, vor einem Jahr richtig gut schnell. Ja. Und es wird immer langsamer, weil immer mehr Systemanforderungen eben Voraussetzungen sind. Und jetzt brauche ich demnächst ein neues Gerät, nur um denselben Player bedienen zu können. Ja, weil der eben durch die Updates immer mehr Ressourcen verbraucht, dann immer schneller sein muss. So ist das. Oder das Gerät immer schneller sein muss, um die gleiche Leistung quasi rauszubekommen. So geht es durch die Bank mit allen Apps. Ja. Guckt euch schon mal an, die Version von Maps, ja, von vor 6 Jahren, 7 Jahren, und guckt euch mal diese Version heute an, was die an Ressourcen frisst. Das ist unfassbar. Schneller ist die App nicht geworden, auch wenn ich ein Mördergerät habe im Vergleich zu dem Gerät, wo ich vor 7 Jahren hatte. Die ist immer noch genauso langsam oder so schnell wie vorher. Aber nur um da mithalten zu können, brauche ich unglaublich starke Geräte schon. Ja. So ist das halt. Ich sag mal, wer sich mit Computer auskennt, kennt das Problem ja auch meistens schon vom Computer. Ja. Bloß dort kann man eben noch Tricks einsetzen. Ja, wenn das Gerät immer langsamer wird, dann kann ich eben ein anderes Betriebssystem beispielsweise installieren oder einen anderen Window Manager. Ja, mit dem i3 Window Manager beispielsweise. Da kann ich auch noch ganz alte Gurken zum Laufen bekommen mit Manjaro zum Beispiel Linux. Ja, kein Problem. Wenn ich auf diesen Rechnern dann Windows 11 installieren würde, wenn es überhaupt ging, oder Windows 10, ja, dann würde ich da auf die Maus drücken und da würde mir nichts passieren, ne, erstmal, ne, und das wäre keine Benutzung mehr, das wäre einfach nicht möglich, damit noch was Vernünftiges zu machen. Aber diese Möglichkeit gibt es halt bei den Android-Geräten nicht mehr, ja, weil da kann man nicht einfach hingehen und sagen, okay, dann schmeiße ich jetzt eben Android runter, mache Linux drauf, ne, mit i3, dann funktioniert das alles super schnell. Schön wäre es, wenn es so einfach ginge. Aber deswegen ist man eben darauf angewiesen, dass eben die Geräte leistungsstark sind. Ja, leistungsstarke Geräte, bin mal gespannt. Angeblich wird ja Google auf der Google I.O., die ist übrigens am 11., am Mittwoch, ja, da fängt die an und da soll ja einiges vorgestellt werden, unter anderem das Pixel Fold, ja, ein klappbares Pixelgerät. Man ist noch nicht genau sicher, ob das Pixel Fold heißt oder Pixel, Pixel Tablet oder Pixel Tab oder Pixel Pad, ja, das ist noch nicht ganz raus. Wie natürlich auch noch vieles nicht ganz raus ist, es wird nur spekuliert darüber, dass es eben angekündigt wird, und das heißt, das wäre natürlich ein großer Hammer, wenn es eben so passieren würde. Und dabei wären wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich der Google I.O. 2022. Was wird da passieren am 11. und 12. Mai? Was kann man erwarten? Android 13 ist so gut wie sicher, dass das genauer unter die Lupe genommen wird bei der Google I.O. So gehört sich das auch. Google I.O. ist ja eine Entwicklerkonferenz und Android 13 ist ja schon erschienen jetzt in der Developer Preview. Und deswegen ist das eigentlich ziemlich sicher. Angeblich soll auch das Google Pixel 6a vorgestellt werden. Ja, und das wäre eine interessante Ankündigung, weil das würde dem Pixel 6 eigentlich direkte Konkurrenz machen. Ja, ich möchte mal noch nicht vieles weiter dazu sagen, weil auch da sind momentan kurz kurz vorher übrigens jetzt, ja, nochmal weit auseinandergegangen. Bis vor kurzem war das eigentlich ziemlich klar, was da erwartet wird. Da waren sich eigentlich fast alle einig. Und jetzt auf einmal sind sich da gar nicht mehr alle einig. Da wird sogar davon gesprochen, dass es nur ein 60-Hertz-Display haben wird. Für mich wäre das vollkommen uninteressant. Also es wäre vollkommen uninteressant, dass es nur 60 Hertz hat. Das ist mir egal. Es ist das Erste, was ich herunterschalte, einfach um Akku zu sparen, um die bestmögliche Leistung auch noch herauszuholen aus dem Gerät. Also das wird immer heruntergeschaltet bei mir. Ich brauche nicht mehr als 60 Hertz. Und damit wäre aber für viele schon mal ein wichtiger Punkt weg. Es hat sich wohl so eingebürgert, ne? Man muss ja möglichst viel Hertz haben. Ne? Ja, ne? So wie früher mit Megahertz. Ja, jetzt die Refresh-Rate am Bildschirm. Und je höher, desto besser. Ne? Ja, wie, du hast nur 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ach, du lamer Herr, Mensch. Guck mal, meines hat 120. Ja? Doppelt so viel wie deins. Ja, yay. Gut, und kriegst du jetzt einen Lolli dafür? Nee. So, also das wird man mal sehen. Nur, wie gesagt, jetzt nützt nichts mehr, hier weiter zu spekulieren. Dann, wie gesagt, auch die Pixel Watch. Das glaube ich erst, wenn das Teil zu kaufen ist. Ich glaube es noch nicht mal, wenn die das vorstellen würden. Ja, erst wenn das Teil in den Geschäften liegt. Zu oft wurde man enttäuscht über diese Pixel Watch. Das ist ja schon fast ein Running Gag geworden. Ja, ja, diese IO wird die Pixel Watch gezeigt. Ja, klar. Logisch, ne? Ja, Pixel Buds Pro. Was soll ich dazu sagen? Boring. Ja, langweilig. Ja, schon wieder ein paar Stöpsel für die Ohren. Was soll ich dazu noch sagen? Haben die überhaupt ANC? Wenn nicht, ist das noch nicht mal irgendwie. Dann weiß ich noch nicht mal, warum ich das jetzt überhaupt erwähnt habe. Ich glaube, die hat noch nicht mal ANC drin, oder? Weiß nicht. Egal. Also, egal. Schrott. Fertig. Was ist das? Schon wieder ein Stöpsel. Ja. Gibt sowieso nur eine gute Marke für Ohrstöpseln, das ist Sony, sorry. Ganz einfach. Als andere. Chrome OS. Neue Version von Chrome OS soll ebenfalls gezeigt werden. Ja. Und weiter. Ist das überhaupt noch ein Ding, Chrome OS? Dazu habe ich auch noch eine Meldung, da komme ich später dazu. Also mir muss ich erst sagen, ist das Chrome OS mittlerweile sehr, sehr fremd geworden. Vermutlich, weil ich eben auch kein Chrome Browser mehr noch nicht mal benutze, und das ist ja eines der Hauptkomponenten sozusagen. Und durch die Raspberry Pis, auf denen Linux läuft, ist mir eigentlich das. Es gibt auch Versionen, wo könnte man auch Chrome OS drauf laufen lassen, aber warum sollte ich das tun? Ich habe ein vollwertiges Linux-System auf dem Raspberry Pi, und dann brauche ich eben kein eingeschränktes OS auf dem Raspberry Pi. Ja. Also von daher, ja, ist mal wieder so eine Geschichte. Wer im Googleverse vollkommen drinsteckt, für den ist Chrome OS vielleicht eine gute Idee, weil er sonst eben nichts braucht. Ja, da kann man alles machen. Man kann seine Briefe schreiben, Google Docs, ja, man kann seine Mails bearbeiten. Man kann alles machen, wenn man eben alles mit Google macht. Wenn man nichts mit Google macht, kann man mit dem Chromebook gar nichts machen. Ja, oder fast nichts. Ja. Nur im Internet surfen. Also, so ändern sich eben auch die Nutzungsprofile. Ja, und Services werden erwartet, natürlich. Viele Änderungen bei der Google-Suche, YouTube, Maps, G Suite, Gmail, Google Fotos. Übrigens, die G Suite, nennt sich das jetzt Workspace, genau, Google Workspace. Da wird bestimmt auch noch einiges dazu gesagt werden, denke ich. Wie ihr vielleicht wisst, läuft ja das kostenlose Workspace oder die ehemalige Business G Suite da aus, ja. Und da kann man jetzt neue Tarife abschließen. Das musste ich übrigens machen für einen Netcast. Ja. So sieht das aus. Ich kann diesen Netcast nicht mehr kostenlos betreiben. Also ich meine, es ist für euch natürlich schon weiterhin kostenlos, aber es kostet mich jetzt und zwar richtig Kohle. Weil ich musste jetzt tatsächlich für dieses Google Workspace muss ich jetzt tatsächlich echte Kröten abdrücken. Mhm. Meine Güte, so sieht das aus. Da bin ich jetzt wirklich habe ich mich quasi selbst hineinmanövriert, weil ich das eben über diesen kostenlosen Account sozusagen gemacht habe und bin eigentlich davon ausgegangen, dass es immer kostenlos wird, oder sein wird, aber nee, so ist es halt eben nicht im Leben. Ne? Es ist nicht immer alles kostenlos, unbegrenzt, sondern irgendwann kann man jemand auf die Idee kommen, einer Firma und zu sagen, nö, ab sofort kostet das das Geld. Und genau das hat Google gemacht. Ich kann es denen nicht einkreiden. Ja? Man bekommt auch was dafür. Also so ist es jetzt nicht. Das, was man dafür bekommt, ist eigentlich akzeptabel für das Geld. Nur, naja, es kostet eben Geld. Ne? Das ist eben ein Problem. Ne? Und ich kann nochmal die Preise kurz sagen. Als Bestandskunde, so wie ich, hat man also auch schon mal ein günstigeres Angebot bekommen. Das ist aber jetzt schon, glaube ich, abgelaufen, diese Frist. Habe ich noch rechtzeitig gemacht. Von daher kriege ich erstmal ein paar Monate frei noch und dann muss ich eben etwas weniger zahlen als ein Nutzer, der jetzt neu anfängt damit. Und wenn man jetzt neu anfängt damit, dann zahlt man 4,68 Euro im Monat und bekommt dafür eben individuelle E-Mail-Adressen, ja, Domain und Videokonferenzen, bis zu 100 Teilnehmer, 30 GB Cloud-Speicher und eben diese Verwaltungsfunktionen, die es vorher gab, für 9,36 Euro im Monat gibt es dann bereits schon 2 Terabyte Cloud-Speicher pro Nutzer. Ja? Und Videokonferenzen mit bis zu 150 Teilnehmern. Und dann gibt es auch noch ein Business Plus mit 5 Terabyte Speicher für 15,60 im Monat. Da hört er schon, das ist gar nicht so schlecht. Ja? Nur, ihr müsst immer dran denken, das ist pro Account. Pro User-Account in diesem Google Workspace. Das heißt, hätte ich das alles so gelassen, wie ich das bisher hatte, hätte ich dreimal etwa 4 Euro zahlen müssen. Ja, dreimal 4 Euro im Monat. Und deswegen musste ich da auch noch alles zusammenlegen, sodass ich nur noch einen User habe quasi, damit ich eben jetzt auch damit noch einigermaßen günstig wegkomme. Das sind die Fallen. Also wenn ihr früher 5 User waren, glaube ich, kostenlos angelegt habt und ihr habt das so verteilt in eurer Family oder irgendwas, die haben jetzt alle einen Account, also diesen Google Workspace und bei eurem Workspace quasi und dann müsstet ihr jetzt 5-mal diesen Betrag zahlen. Ja, yep, so sieht's aus. Knallhart. Gut, aber so ist es nun mal. Und ich denke, das wird auch nochmal zur Sprache kommen bei der Google I.O., dass darüber noch geredet wird. Wie gesagt, man muss halt die Leute davon überzeugen, es ist nicht so schlecht, was man bekommt für den Preis. Ja, aber es ist eben ein Schock, wenn man vorher das kostenlos gemacht hat und sich da ein paar User angelegt hat. Nicht, dass man das unbedingt gebraucht hätte, aber man hat es halt gemacht, weil man es konnte. Ja. Und auf einmal sollte man pro User ja, 4,63 Euro oder was abdrücken. Boah, das ist schon ziemlich heftig. Ja, wow. Ich hätte sogar das mit sogar umgestellt auf einen kostenlosen normalen User-Account. Das ging aber so einfach nicht. Da wäre ich in die Gefahr gekommen, dass auf einmal die Netcast nicht mehr erreichbar gewesen wären. Das war mir natürlich zu haarig, deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Okay. So. Habe ich von den Preisen her ist es also nicht dieses Google Workspace, aber es kostet halt was. Habe ich hingegen ist das Sony Xperia 1 Mark IV. Gibt es jetzt einen ersten offiziellen Trailer und Sony haut in die übliche Bresche rein. Das ist offenbar denen ihre Strategie, wenn man, wie man vollkommen überteuerte Produkte noch rechtfertigen kann, indem man sagt, made for creators. Okay. Also alle anderen Geräte sind, könnt ihr nichts machen damit. Ihr könnt keine Videos aufnehmen, könnt keine Bilder machen, nichts. Ne? Quatsch natürlich, ja. Könnt ihr. Hier wird das halt in den Vordergrund gestellt. Letztendlich sind dann die tatsächlichen Sachen, was man eben davor, also Vorteile, die man bekommt, eben doch sehr, sehr überschaubar. Ja, Triple 48 Megapixel-Linse, ja. Dann Ultraweitwinkelkamera und eine Telefotolinse, ja. Dann haben wir Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor, das heißt, macht auch schon mal drauf gefasst, dass das Ding heiß wird, sehr heiß wird. Ein 4K 120 Hertz, 21 zu 9 HDR, High Refresh Screen, 4K natürlich bei einer Größe von 6, irgendwas Zoll, ja, ist, ja, ich sag's mal, knallhart, vollkommener Blödsinn, ja. So hoch ist keine Augenauflösung des Menschen. 6,5 Zoll, 4K, nein, ja. Vielleicht, ja gut, könnt ihr vielleicht mit der Lupe angucken, dann, ja, seht ihr das dann, dass ihr 4K habt. Super. Die technischen Daten sind gar nicht mal schlecht, die Preise sind halt, jenseits von Gut und Böse. Ja, ich habe das schon mal gesagt. Ich habe es jetzt hier nicht vorliegen, aber den Preis habe ich auch schon mal gesagt mit meiner entsprechenden Meinung dazu. Jetzt sind die Benchmarks aufgetaucht. 1204 Single-Core-Score und läppische 3352 Multicore-Score. Also für so ein teures Gerät, made for creators, ist das dann doch sehr ernüchternd, meiner Meinung nach. Ich finde es wirklich schade. Ich bin Sony-Fan, aber so kann man keine Sony-Geräte kaufen. Überteuert. Leistungsdaten, wie bei 500, 600 € Geräten, zahlt fast das Doppelte. Das geht nicht. Oder man zahlt hier sogar über das Doppelte. Das geht hier nicht. So muss man das so sehen. Ja. Vorhin habe ich doch noch vom Google Pixel Fold gesprochen. Warum habe ich das jetzt nicht, also das Foldable, ne? Warum habe ich das jetzt nicht erwähnt dabei? Weil da ist noch was anderes aufgetaucht, Gerüchte zumindest. Ja, 5,8 Zoll Display soll das außen haben. Außen. Ja. Das heißt, es wäre der äußere Screen und das Gerät selbst wäre dann relativ klein. Aufgeklappt wäre es dann natürlich etwas größer, deutlich größer. Nicht ganz das Doppelte, aber ja, deutlich größer. Von daher, hallo, das wäre vielleicht auch noch was, weil dann hätte man zumindest mal einen kleinen Vorteil. Weißt du, die großen, die Galaxy Fold beispielsweise, die haben ja zusammengeklappt, also quasi außen 6,19 Zoll Display. Das ist schon relativ groß, ne? 5,8, das macht sich dann deutlich bemerkbar. Also 0,4 Zoll kleiner, das ist schon eine Sache. Da würde es auch Sinn machen, da hat man eben ein kleines Handy zum Einstecken, ja, kann es aber aufklappen und da hat man ein größeres Handy. Ja, wäre auch nicht so schlecht. Und ja, mal gucken, ob sich das dann eben hier rauskristallisiert, was es da genau auf sich hat. Pixel Notepad war es übrigens, sollte es ja heißen eigentlich. Pixel Notepad. Ach, da bin ich mal gespannt. Wie heißt es? Pixel Fold, Pixel Notepad oder gar Pixel irgendwas, Nummer, ja, keine Ahnung. Warten wir mal ab. Und jedenfalls, die Google I.O. wird übrigens sehr, sehr interessant werden, deswegen auch, weil man jetzt doch ein paar Unbekannte hat, ja. Aber so den Riesenklopper wird es, glaube ich, nicht geben. Ja, diesmal, wobei, ja gut, okay, so eine Ankündigung von so einem Pixel Notepad oder einem Pixel 6a, das kann schon ein Klopper sein, ja, also mal gucken, wie das präsentiert wird, ja, aber so wie ich es Google kenne, wird es halt so, ja, bla bla bla bla bla und fertig, ne, und nicht mit so von wegen, ne, so, boah, das ist der Beste und die innovativste Sache in der gesamten Branche und Leading Technology und bla bla bla. Nee, sondern ne, das geht dann wieder so, oh, da hier, ne, Pixel und da ja so Notepad und ja, ne, ist okay, ne. Also Präsentation, wie immer erwarte ich, dass das eine Katastrophe ist. Vielleicht auch, weil es eine Entwicklerkonferenz ist. Ne? Die Entwickler lassen sich natürlich nicht begeistern. Ne? Also ich meine, es sind ja keine Apple-Entwickler. Die kann man offenbar begeistern, aber Google-Entwickler, ne, die gehen dann sofort, wenn etwas richtig angepriesen wird. Ne? Weil, ja, ich weiß, so scheint mir das Google zu denken, dass es so ist. Ne? Ich bezweifle das. Auch die Entwickler wollen hochgepusht werden, die wollen scharf gemacht werden auf ein Produkt, ja, und dann voller Enthusiasmus für das Ding irgendwie was zu entwickeln oder das, yeah, das so richtig, das muss richtig überzeugend sein, ne, aber das ist immer das Problem, ne, bei Apple brauchen sie die Papiertüte, damit sie nicht hyperventilieren, wenn die neuesten Produkte vorgestellt werden. Und bei Google, da tun sie sich dann nur dazu durchringen, etwas zu entwickeln für die Google-Geräte, weil es eben muss, weil da die auch ein bisschen Kohle damit zu machen ist. Ne? Und so viele Leute eben Android haben, dann machen wir es halt. Ne? Ja, wunderbar. Ne? Ich bin wieder am Lamentieren. Bringt ja nichts. Google hat genug mit dem Lamentieren, jedenfalls wenn es darum geht, dass Leute bei Google arbeiten. Es ist übrigens auch sehr kurios, meiner Meinung nach, bei Google Leute arbeiten, die eigentlich gegen neue Technologien sind, also neue Technologien anzweifeln. Ich meine, das wird so einiges erklären, warum es bei Google momentan doch ziemlich stockt von neuen Entwicklungen her. Das ist fast schon traurig. Nee, nicht fast traurig, es ist traurig. Und jetzt stellt sich offenbar heraus, dass es tatsächlich Leute gibt, die bei Google arbeiten, aber Zweifel an neuen Technologien haben, wie zum Beispiel in der AI-Abteilung, die AI-Researchers. Und da hat jetzt Google die Schnauze voll. Und da muss ich ganz klar sagen, richtigerweise haben sie die Leute entlassen. Ich meine, Entschuldigung, Google ist ein Technikunternehmen. Die entwickeln AI-Produkte. Wenn dort Leute arbeiten, die die Entwicklung von neuen Technologien bremsen, also das ist wirklich selten dämlich dann. Das kann nicht sein. Weil diese Technologien, die werden schon mehr als genug gebremst durch Regierungen, durch Auflagen, durch Vorschriften in der gesamten Welt. Ja, manchen Ländern mehr, manchen Ländern weniger, aber neue Technologien werden dermaßen behindert. Da braucht man nicht noch Entwickler, die auch noch gegen neue Technologien sind. Das ist ja ein Witz. Wie kann denn sowas passieren? Und von daher finde ich es richtig, dass diese Leute dann auch entlassen werden. Ja. Also wenn die technikskeptisch sind bei einer Technikfirma, dann sind sie fehl am Platz. Es gibt auch viele andere Organisationen, nicht nur die Politik, sondern viele andere Organisationen, die sich formieren, die gegen oder die Technik skeptisch sind, ja. Und die sorgen dann für eine natürliche, so eine natürliche Bremse. Ja. Das ist auch bis zu einem gewissen Maß ist das auch gut so. Ja. Es darf nur nicht übertrieben werden. Und genau dann würde es übertrieben werden, wenn selbst die Hersteller von den Technologien sich schon selbst ausbremsen. Das geht nicht. Forschung und Technik muss grenzenlos sein. Die Grenzen werden immer von der Politik und von der Gesellschaft gesetzt, aber nicht von den Erfindern, nicht von den Wissenschaftlern, nicht von den Firmen. Das wäre eine Katastrophe, wenn das passieren würde, denn dann würde es überhaupt gar keine technische Entwicklung mehr geben. Android 13 wird hinsichtlich der Sideloading Geschichte einen Schritt rückwärts machen. Ist ja was ganz Neues. Wird ja schon seit Version 11 immer wieder schwieriger, Apps zu nutzen, die per Sideload installiert wurden. Jetzt ist hier, sind die Berechtigungen für diese ach, wie nennen die sich nochmal, Accessibilities weggefallen. Also das heißt, hier können viele von diesen Funktionen nicht mehr genutzt werden, wenn die App statt aus dem Play Store eben per Sideloading direkt auf das Gerät kopiert wird. Was natürlich auch eine Unabhängigkeit garantiert. Einer der großen Vorteile gegenüber Apple, wo das nicht möglich ist. Und deswegen ist Apple auch in der Kritik. Man verlangt von Apple jetzt auch das Sideloading von Apps. Und hier bei Google, bei denen es möglich ist, die schränken das jetzt sukzessive immer weiter ein. Sehr bedenklich. Ich hoffe, die EU geht da nochmal dazwischen, bevor das Sideloading irgendwann ganz verschwindet bei Google. Das wäre dann auch das der Punkt, wo ich dann auch abschließen würde mit Android. Also in der Tat. Das ist eines der wichtigsten Features, dass man, wenn alle Stricke reißen, immer noch so so offenes System hat, dass man installieren kann, was zum Henker man will. Ganz einfach. Ja. Und deswegen ist jetzt hier zwar nicht der größte Alarm zu schlagen bei Android 13, aber es wird trotzdem immer kritischer. Hier ist es halt so, dass diese Restricted Settings sozusagen, die können nicht mehr genutzt werden, und dass diese Funktionen, da sind jede Menge Funktionen drin, die eben da nicht mehr dann genutzt werden könnten. Das ist schon ziemlich schlimm. Zum Glück gibt es einen kleinen Workaround, einen kleinen Trick. Ja. Man muss diese Services separat auf einer anderen Stelle bei den Einstellungen wieder freigeben, und dann kann die App doch noch zugreifen. Bei Android 13. Aber der Weg dorthin, es wird immer schlimmer. Bei Android 14 ist schon wieder jetzt die bange Frage, geht Sideloading überhaupt noch? Na, die Einschränkungen bei Android 12 sind schon, also schon bei Android 11 sind schon wirklich sehr, sehr massiv, was da zum Beispiel Zugriffe für File Manager und so weiter gibt. Also das ist, ich finde das nicht sehr gut, denn ich möchte selbst entscheiden können, was ich auf mein Gerät aufspiele. Ich kann nachvollziehen, dass man hier als Normalo-User vielleicht etwas geschützt werden muss, ja, aber das ist schon längst erreicht. Ein normaler User geht in den Play Store und holt und guckt dort nach einer App und installiert. Das heißt, Google müsste mal gucken, dass endlich mal die Apps im Play Store auch tatsächlich sicher sind. Es sind ja immer wieder, jeden Monat gibt es neue Apps, wo Malware entdeckt wird und die aber schon zigtausendmal, ja sogar in einigen Fällen millionenmal heruntergeladen wurden. Dass das nicht mehr passiert, da sollte sich Google gern mal drum kümmern, habe ich nichts dagegen. Aber für die Pro-User, dass die alles installieren können von allen Quellen, wo sie wollen, das ist meiner Meinung nach extremst wichtig. Und das macht ein schlechtes Bild auf Android werfen, wenn es immer weiter probiert wird, das zu verhindern. Ja. Also Android 13 hat jetzt schon wieder schlechte Schlagzeilen bekommen. Und das finde ich eben auch nicht so toll. Nothing Phone ist noch ein bisschen hin. Jetzt gibt es Gerüchte um das Erscheinungsdatum. Es wird gemunkelt, dass vielleicht der 9.6. ja, ein Erscheinungstag ist. Ganz so sicher ist man sich allerdings nicht. Den Launcher von Nothing Phone kann man ja schon installieren. Gibt es im Play Store als Beta-Version. Ja, wie gesagt, neue Informationen zu dem Gerät selbst gibt es kaum. Also wer es nicht gehört hat, hier im Uncast 6,4 Zoll Display, AMOLED-Screen, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, Snapdragon 778G Chipsatz, 8 GB RAM, 128 GB Flash Drive. Ich gehe davon aus, dass es auch noch Versionen gibt mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Bin ich eigentlich ziemlich sicher, 4500 mAh Akku und 50 Megapixel Kameras. Also mal sehen, wann das dann letztendlich erscheint, aber ich glaube, Juni ist ein guter Tipp, und Rest muss man sehen. es hört nicht auf bei OnePlus, ganz klar. Und OnePlus Nord 2T oder 2T ist jetzt, sind jetzt die Spezifikationen durchgesickert. Und ich, manchmal bin ich wirklich verwirrt, warum OnePlus so viele Geräte raushaut. In diesem Gerät wird jetzt vermutet, also per Gerüchte, 6,43 Zoll Full HD Plus AMOLED Screen mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, einem 3 GHz Octa-Core MediaTek Dimensity 1300 Prozessor. Mit einer AMG 77 MC9 GPU. Also ich weiß nicht, echt ein MediaTek 1300? Ihr seht mich verwirrt. 8 GB RAM mit 128 GB Storage und eine Version mit 12 GB RAM mit 256 GB Storage ebenfalls vorhanden. Android 12 soll ausgeliefert werden. Dual SIM, 50 Megapixel Kamera hinten. Mit einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, 2-Megapixel-Monokamera, also kaum was damit anzufangen, 32-Megapixel-Front-Facing-Kamera, Display, Fingerprint-Sensor, finde ich ganz gut, USB Type-C-Audio, also kein Klinkensteckeranschluss und 4500 mAh Akku mit 80 Watt Fast-Charging. So viel ist jetzt angeblich durchgesickert und der Rest müssen wir halt jetzt mal warten. Also mit diesem Dimensity 1300er Prozessor, da mache ich noch ein riesiges Fragezeichen. Ich kann mir das kaum vorstellen. Abwarten, Tee trinken, vielleicht. OnePlus macht momentan so viel verrückte Sachen. Also ganz auszuschließen ist es nicht. Ja? Ganz auszuschließen ist es nicht. Dem würde ich ja noch zutrauen, dass sie jetzt noch ein Gerät mit dem 1200er rausbringen, ganz neu. Ja. Genau. Chromebook, Laptop, habe ich ja schon gesagt vorhin, ja, für viele ist es ein Ding, aber es gibt offenbar jetzt immer mehr Leute wie ich, die jetzt keinen plausiblen Grund mehr sehen für so ein Chromebook. Entweder weil sie eben die Google-Dienste gar nicht mehr benutzen oder nur noch sporadisch benutzen und damit natürlich nicht angewiesen sein wollen darauf. Ja. Oder weil eben auch viele Leute jetzt einen echten, in Anführungszeichen, ja, PC bzw. ein Notebook gekauft haben und dort eben das Betriebssystem ihrer Wahl installiert haben und damit im Prinzip genau das Gleiche machen können, nur noch besser als mit einem Chromebook. Ja. Der Vorteil beim Chromebook war ja immer, dass er ziemlich günstig ist. Und man konnte trotzdem eben im Internet alles machen und da man ja heute eigentlich alles im Internet macht, war das natürlich dann eine gute Sache. Aber mittlerweile haben sich die Preise dermaßen weit angepasst, dass ein guter Chromebook eigentlich schon genauso viel kostet wie ein vergleichbarer Laptop, der genau das der mehr kann, ja. Gleichzeitig haben auch wieder mehr Leute ein Desktop-Gerät gekauft oder einen Laptop mit normalem Betriebssystem durch die Corona-Pandemie, weil die das einfach gebraucht haben. Und wenn dann eben heißt, ja, ihr müsst das und das Programm installieren und man hat eben Chromebook und das hätte da nicht gepasst oder es wäre eben zu umständlich gewesen, das über einen Chromebook zu nutzen, dann hat man sich eben ein anderes Gerät gekauft oder zur Verfügung gestellt. So sieht's aus. Und deswegen kurz, Chromebook-Verkäufe sind um 67% gefallen. Um 67%. Gut, ich meine, dieser starke Fall mag natürlich auch daher kommen, weil vielleicht gerade in der Corona-Pandemie auch noch ein paar Geräte zusätzlich verkauft wurden, die normalerweise nicht verkauft würden. Ne? Jetzt flaut das ja langsam ab. Ja, noch ist es nicht vorbei, aber langsam flaut es ab und dann fallen eben auch die Zahlen. Könnte man sagen, aber ich bin eher der Meinung, dass es daran hängt, weil eben die Leute mehr richtige Computer gekauft haben. Nämlich ganz ehrlich, die Leute, die jetzt keinen echten Laptop, Linux oder Windows oder Desktop-Gerät benötigen, es gibt mittlerweile sehr viele Alternativen als Tablet, als Smartphone. Für viele ist das Smartphone mittlerweile schon gut genug, ja, privat. Und die Homeoffice-Fraktion, die jetzt natürlich in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, die haben aber eben meistens normale Laptops gekauft, keine Chromebooks, weil da eben eventuell Software laufen muss, die nur schlecht oder gar nicht auf den Chromebooks verfügbar ist. Ja. Also so gut sieht es nicht aus mit den Chromebooks und mich wundert es ehrlich gesagt nicht. Ich denke auch, dass der Markt gesättigt ist. Die Google-Nutzer haben ihre Möglichkeiten abgesteckt. Viele waren am Anfang begeistert von diesen Chromebooks, genau wie ich. Aber dann, wenn halt die Ernüchterung einkommt und man nutzt eben doch dann nicht nur Google-Dienste, sondern sogar vorwiegend andere Dienste, dann ist das Ganze eben schon wieder nicht mehr so einfach zu handhaben. Und dann überlegt man, ob man nicht doch lieber also sich ein Gerät holt, bei dem man auch ein alternatives System Linux installieren kann oder eben auch ein Windows-PC für die Leute, die eben auch andere Programme nutzen wollen. Jedenfalls, das Hauptzugpferd ist ja immer Google Docs. Ja. Schon immer gewesen für ein Chromebook und ich finde es auch tatsächlich einer der wichtigsten Sachen, denn mit den Google Docs kann man eben seine Büroarbeiten mittlerweile doch ziemlich komplett erledigen. Ja, ich weiß, es gibt da auch Leute, die sagen, nein, ich brauche mein Office, Microsoft Office. Ganz einfach. Nee, braucht man nicht. So, ganz einfach. Ja, ist nur so. Leute wollen nur nicht umlernen oder umdenken. Ja, ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten oder was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja, also bleiben zwei da bei diesen vor sind flutlichen Dingern, ja, und reden sich noch ein, dass die besser wären. Ach ja, es ist mir heute zu heiß zu argumentieren, da mache ich einfach mal eins. Okay, das sage ich dazu. Und Google Docs, mit dem kann man alles machen, ganz einfach, ja, wenn man dann will. Und das ist genau der Punkt. Ja. Und nicht nur bei den Leuten, die dann eben Microsoft Office wollen, sondern auch Leute wie ich jetzt mittlerweile. Also ich mache da nichts mehr mit Google Docs, obwohl ich früher darauf geschworen habe. Ich mache alles auf meinem Server mit meinen Linux-Programmen. Ja, das muss nicht immer LibreOffice sein. Ich habe auch vieles umgestellt, weil ich das auch teilweise sinnlos finde, immer so viel Speicher zu vergeuden. Ja, durch verrückte Formate, ja, und für, würde man sagen, gut 90% aller Dokumente, die ich anfertige, ist der Emacs für mich die Nummer 1. Das heißt, das Ding wird in Textformat abgespeichert. Und für die restlichen 10%, vielleicht ein bisschen mehr, ja, ist es dann eben LibreOffice. Hm? Und somit komme ich dann eben gut hin. No need for Google Docs. Ja, aber eins muss man sagen, wer online Dokumente bearbeiten möchte, da ist Google Docs einfach noch der Platzhirsch. Und ich sehe, dass da auch immer wieder neue Sachen hinzugefügt werden, wie jetzt zum Beispiel wie das Smart Canvas Upgrade letztes Jahr beispielsweise. Und jetzt sind eine ganze Palette an Management-Tools hinzugefügt worden, ja, für Google Docs, so dass eben das Verwalten von Dokumenten eben auch nochmal deutlich einfacher wird. Und man kann jetzt sogenannte Smartboards einfügen, ja. Und da kann man dann zum Beispiel Seiten deutlich aufwerten. Und ja, die Features werden jetzt überall erhältlich sein bei Workspace, bei der bei diesen alten G Suite Basics, die es noch kurzzeitig gibt, und auch bei den Google Accounts, bei den normalen Google Accounts, innerhalb von den nächsten 2 Wochen. Also das heißt, da wird was getan, da tut sich was und Google Docs bleibt eben aktuell. Ja, es tut sich auch was bei MediaTek. Dann komme ich jetzt zu deiner letzten Nachricht für diese Woche, bevor ich dann zur App der Woche komme. MediaTek hat Qualcomm überholt. Natürlich Apple sowieso, da komme ich jetzt gleich nochmal dazu, warum das hier in dem Artikel immer separat erwähnt wird. Aber ist deutlich an Qualcomm vorbeigezogen. Zumindest was den chinesischen Markt betrifft. Yep. Und der ist wichtig, der ist sehr wichtig. Das ist eigentlich der wichtigste der Welt, ja, weil dort auch die Geräte bestimmt werden, die wir mittlerweile auch in Europa und auch für viele User in den USA eben dann nutzen werden. Ja. Und da sieht man jetzt ganz deutlich einen Zuwachs. MediaTek auf Platz 1 mit 30,7%. Im ersten Quartal 2022. Im selben Quartal kommt Qualcomm auf 26,7%. Also schon deutlich hinter MediaTek. Apple dann dritter mit 12%. HiSilicon übrigens mit nur noch 2,5%. Ganz, ganz schön weit abgeschlagen auf dem vierten Platz. Und Unisoc, die sich in letzter Zeit immer mehr in Low-Cost-Produkte reingeschmuggelt haben, die sind bei 1,9%. Und damit kann man deutlich sehen, dass der Gewinner MediaTek ist. Das Quartal 1 2021 hat noch ganz beziehungsweise Quartal 4 2021 hat noch ganz anders ausgesehen. Da war MediaTek zwar auch schon vorne, aber nur ganz, ganz leicht. Ja. Apple hat deutlich mehr Marktanteil gehabt, nämlich 18,4% sogar. Ja. Und MediaTek hat hier einiges aufgesaugt. 4,1% hat Qualcomm quasi verloren. Year on year, ja, also insgesamt, ne, Quartal um Quartal sieht es natürlich dann anders aus, aber der Zuwachs, also hat Qualcomm sogar noch gewonnen, ja, zugewonnen, aber der Zuwachs bei MediaTek ist halt mit 22,6% viel größer als der Zuwachs bei Qualcomm. Übrigens, Apple hat in dem Quartal deutlich verloren, minus 35%, das ist schon eine ganz schöne Kante. Wahnsinn. Aber MediaTek, wie erwartet, auf dem aufsteigenden Ast. Qualcomm nicht absteigend, aber tut sich momentan nichts. Ja? Und Apple, die hat es ganz schön erwischt in China. Uiuiui, tja. Gut, dann komme ich gleich zur App der Woche und ich hoffe, dass ich die nicht schon mal vorgestellt hatte. Ich glaube aber, es war eine andere App in diesem Bereich. Und zwar, bei mir wird der Flugverkehr über meiner Wohnung immer stärker. Da ruschelt's, da rumpelt's, da fliegen ständig Maschinen drüber. Manchmal ist tatsächlich schon passiert, ist ein Düsenjet drüber, ein Kampfflugzeug. Das war wirklich also nur etwa 3 Meter von meinem Schornstein weg. Das ist kein Spaß. Das ist, da haben die Leute sich auf der Straße umgedreht, haben mit dem Kopf geschüttelt, ja, und das war wirklich sauknapp. das ist schon heftig. Habe ich übrigens auch der Flugsicherheit gemeldet, ja, auch wenn es natürlich bringt, weil es mal NATO, ne, die dürfen alles, die dürfen auch mal einen Schornstein abrasieren. Trotzdem möchte ich gern wissen, was da so vor sich geht. Und deswegen bin ich mal wieder auf, weil es eben jetzt gerade besonders stark ist, der Flugverkehr, bin ich eben auch wieder auf eine Flug, Radar-App gekommen. Ich hab, glaube ich, früher mal das Flight Radar 24 vorgestellt. Das ist immer noch ganz gut. Aber ich habe noch eine Alternative entdeckt, die mir momentan sogar ein bisschen besser gefällt. Radarbox nennt sich das. Radarbox von, Moment, ich muss mal gucken, AirNav. Ja, AirNav Systems LLC, so heißt die Firma. Die App Radarbox Flugtracker heißt der Untertitel. Und die haben wirklich eine große Zahl von Informationen, auch bereits ohne, dass man Abo abschließt. Das ist leider ein Problem bei vielen dieser Apps. Da muss man Abos abschließen. Die sind wirklich happig. Also für nur mal so zu gucken, ist es wirklich zu teuer. Das ist unfassbar, muss man ganz klar sagen. Aber ja, ist nun mal so. Nur bei dieser App kann man eben schon in der kostenlosen Version sehr, sehr viel an Informationen abrufen und kann auch die sogenannte AR-Funktion benutzen. Die es ermöglicht, das Smartphone dann entsprechend zum Beispiel auf Richtung eines Flugzeugs zu halten, das man sieht. Und dort kriegt man dann angezeigt, welches Flugzeug das gerade ist. Interessant ist es, dass es auch bei vielen Militärmaschinen funktioniert. Das hätte ich erstmals so nicht gedacht. Ja? Aber es ist tatsächlich so, offenbar gibt es da auch flugsicherheitstechnisch nicht so viele Ausnahmen. Ja, weil eben die Flugsicherheit ja nicht davon abhängt, ob das eine Militärmaschine ist oder eine zivile Maschine. Das heißt, da muss schon einiges bekannt sein. Und alles, was bekannt ist, ja, das kann man in diesen Trackern eben abrufen. Das sind offiziell verfügbare Informationen, recht gut umgesetzt. Also bei der Radarbox ist es zum Beispiel so, wenn man da dann ein Flugzeug anklickt, ja, dann kann man zum Beispiel sehen, wie war die Route, wie ist das Teil geflogen, ja, wenn vorhanden ist, auch sogar ein Bild von dem Flugzeugmodell zu sehen. Man kann auch in einen Cockpit View umschalten, so dass man quasi das sehen kann, wo der Pilot gerade ist, wie es der Pilot sieht, ja, nicht schlecht. Und man sieht auch, wohin die geplante Route gehen soll, sofern die bekannt gegeben ist. Ja, bei den meisten Linienmaschinen ist dies bekannt und die wird dann auch angezeigt. Also die Sollroute sozusagen. Und damit hat man natürlich eine Fülle an Informationen, was nicht nur extrem Spaß macht, sondern auch extrem nützlich ist. Wenn ihr zum Beispiel Bekannte habt, die auf einem Flug sind, ja, und ihr wollt zum Beispiel wissen, wo ist das Flugzeug, ihr könnt euch sogar Alarme einstellen, dass ihr zum Beispiel bei Landung oder bei Start oder wenn ein bestimmter Bereich ist, dass ein Alarmsignal hier auf eurem Smartphone losgelassen wird. Und das ist alles sehr, sehr faszinierend. Ihr könnt auch Privatjets sehen, sogar kleine Segelflugzeuge. Ihr könnt die Nummern, die Kennnummern, die sind alle vorhanden von diesen Flugzeugen, so dass ihr auch tatsächlich eine konkrete Flugnummer angeben könnt, wenn irgendwie ja mal Grund zu einer Beschwerde bei der Flugsicherheit ja anliegt. Ganz genau. Das wird natürlich extrem selten vorkommen, aber trotzdem, ich finde es ganz, ganz schön und nützlich und auch toll zu sehen, wie Flugzeuge dann zum Beispiel landen und starten bei den Flughäfen, die hier auch eingezeichnet sind, und zwar auch ganz, ganz kleine Flughäfen, wirklich die Landebahn nur eine Grasfläche ist, auch die sind eingezeichnet und man kann sie dann eben dort richtig schön sehen. Und es ist auch sehr interessant zu sehen, wie viele Privatflugzeuge zum Beispiel Kurzstrecken fliegen. Ja. Sehr, sehr interessant. Oder wenn mal ein Geschäftsmann aus Mailand einfliegt, auch das habe ich schon gesehen. Das ist sehr interessant. Wirklich cool. So funktioniert übrigens auch der Elon-Tracker, ja. Also Elon Musk wird ja schon getrackt, ja. Gibt es auf Twitter jemand, da macht sich dann Spaß und postet sofort, wenn der Jet irgendwo gelandet ist und so weiter. Da kann man nicht viel dagegen machen, weil das sind eben öffentlich verfügbare Flugzeugdaten. Und wenn man erstmal die Kennung von einem Flugzeug hat, dann kann man dieses Flugzeug eben auch verfolgen. Auch das geht übrigens bei der Radarbox, ja, wenn man dann also zum Beispiel hier angibt, zum Beispiel alle Flugzeuge von der Air France oder ein spezieller Flug oder ein spezielles Flugzeug. Hier habe ich jetzt zum Beispiel gerade mal, Mensch, guck mal, wähle mal irgendwas aus hier. Nehmen wir mal die, das ist ein komisches Logo, das kenne ich noch gar nicht. Nehmen wir mal die U. 1, 2, ne, 2, 1, 9, 4, 1, so, und dann gucke ich mal, das ist also ein EasyJet von Manchester nach Athen, Ankunft 21:17 in Athen, Abflug 15:38, Bild vom Flugzeug ist auch drauf, fliegt unter einer britischen Flagge. Ist jetzt gerade 37.000 Fuß hoch, ja, und der in der Position und so weiter. Und jetzt gibt es natürlich noch Premium-Funktionen, ganz klar. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch den Flugverkehr von diesem Flugzeug abhören, ganz legal übrigens, über diese entsprechende Funktion. Die kostet aber nun mal Geld. Und dafür muss man Abos abschließen. Ja. Und das wird dann halt so richtig happig. Weiß nicht, wann sich das dann lohnt. Also hier wäre zum Beispiel für einen Spotter 2,45 € pro Monat. Und dann könnt ihr hier noch einige Funktionen nutzen. Aber das heißt, da wäre es noch nicht mal wären noch nicht immer alle Funktionen drin, die zum Beispiel beim einem Pilot genutzt werden würden, zum Beispiel die Fullscreen-Map oder Filter, ja, das müssten wir dann bei dem Businessplan oder bei dem Plan Pilot der Fall, der kostet 7,95 € im Monat. Ja. Also es sieht schon, das ist schon heftig. Also beim Spotter immerhin, das dürfte die meisten dann Privatleute dann abdecken. Ja, und da gibt es dann eben auch viele Möglichkeiten, die es vorher eben nicht gäbe. Aber, wie gesagt, es ist ein ziemlich teurer Spaß. Dennoch Radarbox, die App der Woche, weil sie eben auch sehr viele Funktionen hat, die kostenlos sind, ohne ein teures Abo. Und es wirklich, ja, so umfangreich schon ist, dass man es durchaus auch so einfach nutzen kann. Ganz ehrlich, wenn es nicht so funktionieren würde, dann wäre das nicht okay als App der Woche. Aber weil man kann nämlich hier über verschiedene Webseiten kann man durchaus auch noch diese ganzen Informationen so abrufen, ne? Und von daher sind diese Apps mehr oder minder ja nur eine Schnittstelle für die sowieso öffentlich verfügbaren Flugdaten, ja, die es eben gibt und deswegen kann man die jetzt nicht so hoch bewerten, meiner Meinung nach. Ja. Trotzdem ist es schön, vor allem die AR-Funktion macht dann doch was aus und da man die eben auch kostenlos nutzen kann, finde ich das eine gute App der Woche. Einfach so aus Spaß, wenn man dann mal informiert sein will, was für Flugzeuge gerade drüber fliegen, ist es eine Militärmaschine, ist es eine Privatmaschine oder eben, wenn ihr Verwandte, Bekannte, eben den ihr Flüge verfolgen wollt, wo die gerade sind, alles machbar mit diesem System. Radarbox, App der Woche, im Play Store kostenlos erhältlich. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Antcast. Wie immer könnt ihr die Links und weitergehende Informationen zu den behandelten Themen in den Shownotes finden. Die Shownotes findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Müsst ihr mal gucken, runterklappen oder sind vielleicht schon da und dort einfach weiterklicken auf die entsprechenden Themen und schon geht's rund.